Raskolnikow lächelte bitter. »Ich glaube nicht daran. Soeben aber habe ich die Mutter umarmt und mit ihr zusammen geweint. Ich glaube nicht daran. Ich habe ihr aber gesagt, sie solle für mich beten. Gott weiß, wie das alles kommt und vor sich geht. Donetschka, ich begreife nichts davon.« »Du warst bei der Mutter? Du hast es auch ihr gesagt?« rief Dunja entsetzt aus. »Hast du es wirklich gewagt, ihr alles zu sagen?« »Nein, ich habe ihr nichts gesagt. Nichts mit Worten. Aber sie hat vieles begriffen. Sie hat in der Nacht gehört, wie du im Traum gesprochen hast. Ich bin überzeugt, dass sie die Hälfte schon weiß. Es war vielleicht nicht richtig, dass ich zu ihr ging. Ich weiß auch nicht einmal, warum ich zu ihr gegangen bin. Ich bin ein gemeiner Mensch, Dunja.« »Du ein gemeiner Mensch? Du bist doch bereit, dein Leid auf dich zu nehmen. Das wirst du doch.« »Ja, jetzt gleich. Um dieser Schande zu entgehen, wollte ich mich eigentlich ertränken, Dunja. Aber ich dachte, als ich bereits am Wasser stand, wenn ich mich bisher für stark gehalten habe, so sollte ich mich auch jetzt nicht vor der Schande fürchten«, sagte er. »Ist das Stolz, Dunja?« »Ja, das ist Stolz, Rodja.« Es war, als leuchtete ein Feuer in seinen erloschenen Augen auf. Es schien ihm zu gefallen, dass er noch stolz sein konnte. »Und du meinst nicht, Schwester, dass ich einfach Angst vor dem Wasser hatte?« fragte er plötzlich mit einem hässlichen Grinsen. »Oh, Rodja, hör auf damit!« rief Dunja bitter aus. Etwa 2 Minuten dauerte das Schweigen. Er saß da mit gesenktem Kopf und sah zu Boden. Dunetschka stand am anderen Ende des Tisches und blickte ihn voll Qual an. Plötzlich stand er auf. »Es ist spät. Es ist Zeit. Ich gehe jetzt, um mich zu stellen. Aber ich weiß selbst nicht, weshalb ich das tue.« Große Tränen rollten über ihre Wangen. »Du weinst, Schwester, aber kannst du mir noch die Hand reichen? Zweifelst du daran?« Sie umschlang ihn fest. »Sühnst du denn nicht, indem du das Leid auf dich nimmst, schon zur Hälfte dein Verbrechen?« rief sie aus, ihn unter Küssen stark in ihren Armen an sich drückend. »Verbrechen? Was für ein Verbrechen?« fuhr er in einem plötzlichen Anfall von Wut auf. »Etwa weil ich eine scheußliche, bösartige Laus, eine alte Wucherin ermordet habe, die niemand braucht, für deren Ermordung einem 40 Sünden vergeben werden müssten, die den Armen den letzten Blutstropfen aussaugte? Und das soll ein Verbrechen sein?«